Пурим. Исполняет Людвиг Зац. Oi, der Kuhischer Pieren, oi, der Heiliger Pieren, oi, bei der Seier Pieren, Pieren, Pieren, Pieren, Pieren, oi, der Pieren. Ein Woman hat am World, ihr wollte folk ihr zu World, hängen in den Brengen in den Machen, abhelfen in, wenn alle Jeden mit am World. Is Morte in the Fette, gewesen in the Rette, der Jesus in the Esse, in die dickste Schwester, aus der Wege legt der Fang von Jesuel. Aber ja, hei, ja, oi, der heilige Pirim, oi, weise, ihr teure Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, oi, der goldene Pirim, oi, der heilige Pirim, oi, weise, ihr teure Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, oi, der Pirim. Er hat schwere Schrotter sehen, wie Äste schehen. Gehaftet er ein Gauke, wenn er Hotter sehen die Mauke, ist Zepter ihr da lang wie eine Schuhe. Und sie lacht um eine Rusche, er brachte er nicht Kusche. In Hummen der Bandit, der Ansätze mit, ist die Weh für jeden die Kapure. Aber ja, ei, ja, ei. Oi, der heilige Pirim, oi, tapte der goldene Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, ei, der seiere Pirim, oi, der heilige Pirim. Oi, weise, ja, seiere Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, Pirim, oi, der Pirim.